Das kleine Gespenst von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ingeborg Tröndle. Musik Ingfried Hoffmann. Regie Annette Kurt. Teil 2: Die Schweden kommen. Am nächsten Mittag erwachte das kleine Gespenst in seiner Truhe und hörte, wie im Amtszimmer des Bürgermeisters einige Männer aufgeregt durcheinander sprachen. Im Zimmer befanden sich drei Personen. Der Herr Bürgermeister selbst, der hinter dem Schreibtisch in seinem roten Ledersessel saß und eine Zigarre rauchte. Ich sage es Ihnen noch einmal. Es ist eine unbeschreibliche Frechheit. Wer ist denn das? Alle Plakate im Rathaus auf derart gemeine und niederträchtige Weise zu verunstalten. Ihm gegenüber stand, mit der Dienstmütze unter dem Arm, der Leiter der Stadtpolizei. Sie können sich darauf verlassen, Herr Bürgermeister, dass seitens der Stadtpolizei alles geschieht, um den Täter zu fassen. Und am Fenster lehnte, die Hände über der Brust verschränkt, der Herr Kriminaloberwachtmeister Holzinger. Ich fürchte, die Sache ist sehr viel schwieriger, als wir alle annehmen. Vorsichtig hob das kleine Gespenst den Deckel der Rathaustruhe ein wenig an und blickte hinaus. Ich verlange, dass dieser Schmierfink gefunden wird. Und zwar schleunigst. Schmierfink? Das sind wir dem Ansehen unserer Vaterstadt schuldig. Natürlich, ja. Und wenn Sie das nicht fertigbringen, mein Lieber, dann haben Sie Ihren Beruf verfehlt. Oh. Von dem Leiter der Stadtpolizei kann man das wohl verlangen. Ich bin überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Bisher haben wir schließlich alle derartigen Fälle aufgeklärt, bis auf einige ganz verschwindend geringe Ausnahmen. Ihre Ausnahmen kenne ich. Wenn ich bloß daran denke, dass auch dieser schwarze Unbekannte noch immer sein Unwesen in der Stadt treibt. Und dies ausgerechnet jetzt, eine knappe Woche vor der 325-Jahr-Feier. Begreifen Sie nicht, dass auf diese Weise ganz Eulenberg in Verruf kommt. Ja, natürlich, aber... Wozu haben wir eigentlich eine Polizei? Der Leiter der Stadtpolizei biss sich auf die Lippen. Was sollte er dem Bürgermeister antworten? Aber der Bürgermeister schaute schon zum Herrn Kriminaloberwachtmeister Holzinger hinüber. Und Sie, lieber Holzinger, wissen Sie auch nichts Besseres, als um den Brei herumzureden? Herr Holzinger nahm seine schwarze Hornbrille von der Nase und putzte daran herum. Es würde mich gar nicht wundern, wenn es zwischen dem schwarzen Unbekannten und dem verschmierten Plakaten da auf Ihrem Schreibtisch, Herr Bürgermeister, es würde mich gar nicht wundern, wenn es da einen Zusammenhang gäbe. Wie kommen Sie denn auf diese Idee? Das ist schwer zu erklären. Ich habe es einfach so im Gefühl. Und um wen handelt es sich? Bei dem schwarzen Unbekannten äußert sich etwa Ihr Gefühl auch zu diesem Punkt. Herr Holzinger hielt seine Brille prüfend gegen das Licht. Mit einem leichten Lächeln setzte er sie wieder auf seine Nase. Mein Gefühl sagt mir, dass es bei diesen Zwischenfällen unmöglich mit rechten Dingen zugehen kann. Ach nein! Sie brauchen mir nur noch zu sagen, dass da Gespenster am Werk sind. Und wenn es so wäre? Lächerlich, Holzinger! Vollkommen lächerlich! Solche Geschichten können Sie kleinen Kindern erzählen, aber nicht mir. Ich glaube nicht an Gespenster! Bis hierher hatte das kleine Gespenst dem Gespräch in der Amtsstube ruhig zugehört. Unglaublich. Aber dann konnte es sich nicht länger beherrschen. Muss er sehr bitten. Der Bürgermeister von Eulenberg glaubt nicht an Gespenster? Na, warte. Der Truhendeckel hatte sich gehoben und langsam, ganz langsam unter Ächzen und Stöhnen richtete sich das kleine Gespenst in der Ratstruhe auf. Dabei blickte es dem Herrn Bürgermeister mit seinen weißen Augen starr ins Gesicht. Himmelswind, was ist das denn? Ach, Leck. Wo kommt denn das? Jetzt packte den Bürgermeister das kalte Grausen. Er ließ die Zigarre fallen und japste nach Luft. Auch dem Leiter der Stadtpolizei und dem Herrn Kriminaloberwachtmeister Holzinger standen die Haare zu Berge und sie stöhnten entsetzt. Unfähig, sich zu rühren, mussten sie zusehen, wie das kleine Gespenst aus der Truhe herausstieg und das Zimmer verließ. Auf Wiedersehen, die Herren! Herr Holzinger war der Erste, dem es gelang, einen klaren Gedanken zu fassen. Wenige Augenblicke, nachdem das kleine Gespenst aus dem Zimmer des Bürgermeisters verschwunden war, riss er die Tür auf und stürzte ihm nach auf den Gang hinaus. Dort sah er die schwarze Gestalt mit dem Schlüsselbund gerade noch um die Ecke biegen. Aufpassen! Alles aufpassen! Der schwarze Unbekannte ist im Rathaus! Halt! Stehen bleiben! Festhalten! Natürlich hatte das kleine Gespenst nicht die geringste Lust, sich verhaften zu lassen. Als ob ich mich überhaupt erst fangen lasse. Nichts wie weg in meinen unterirdischen Gang. Haltet den schwarzen Unbekannten! Haltet ihn! Haltet Während der Mittagszeit waren die meisten Beamten und Angestellten zum Essen nach Hause gegangen. Die wenigen, die im Rathaus geblieben waren, kamen aus ihren Zimmern gerannt. Man glaubt es nicht! Ein Gespenst! Ach, haben Sie das gehört, Herr Lehmann? Der schwarze Unbekannte! Jetzt macht er sogar das Rathaus unsicher. Der schwarze Unbekannte? Den muss ich unbedingt fangen. Geben Sie mir mal die Papierschere her, Fräulein Krause. Es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man eine Waffe hat. Ja, also ich finde, man sollte wirklich die Polizei verständigen. Gute Idee, Frau Schneider. Wie war noch gleich die Telefonnummer? 2001 oder 1020? Nein. 20001. Ah, 20001. Genau. Hallo? Ist dort die Polizeiwache? Hier spricht Lehmann, Stadtbaurat Lehmann. Kommen Sie bitte sofort mit allen verfügbaren Leuten zum Rathaus. Ja, der schwarze Unbekannte. Verstehen Sie? Ja. Ja, ist plötzlich hier aufgetaucht. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich. Ja, so schnell wie möglich. Haben Sie mich verstanden? Ja, so schnell wie möglich. Unter der Leitung des Herrn Kriminaloberwachtmeisters Holzinger wurde das ganze Rathaus von Eulenberg nach dem schwarzen Unbekannten durchsucht. Ja, jedes Zimmer und jeder Schrank, jeder Treppenwinkel und jede Nische, sogar die Besenkammer, die Waschräume und die Toiletten wurden nicht vergessen. Aber der schwarze Unbekannte war nirgends zu finden, auch auf dem Dachboden und im Keller nicht. Noch nicht einmal Ajax, der Polizeihund, fand eine Spur. Ich stehe vor einem Rätsel. So etwas ist mir in meiner ganzen Dienstzeit noch nicht passiert. Und das sind immerhin 19 Jahre. Nie hätte ich gedacht, dass ich es mit einem Gespenst zu tun kriege.